بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم، نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, eine Reise ins Jenseits, und sind angekommen im Paradies. Und diesen Vortrag werden wir eine Tour durch Jannah machen, inshallah. Und jeder von euch soll sich vorstellen, wie er gerade in Jannah ist und in Jannah rumläuft und die einzelnen Stadien durchgeht. Zum Beispiel, du bist in Jannah und du möchtest nach Hause, dann siehst du eine riesige Villa, ein Ziegel aus Silber und das andere aus Gold. Du siehst eine Villa und die Ziegel, aus das gebaut ist, einer ist davon aus Gold, der andere ist aus Silber. Aber nicht dieses Gold und Silber, was wir hier kennen, sondern eine Farbe oder ein Genuss für die Augen, den man sich gar nicht vorstellen kann. Und auf dem Weg dahin bleibst du stehen und du kannst dich nicht mehr bewegen, wegen der Schönheit, was du siehst. Und das ist deine Frau in Jannah. Ja, du siehst deine Frau und du kannst dich nicht mehr bewegen, dann betrachtest du sie vielleicht für 40 Jahre. Dein Palast. Allah sagt in Surah 39, Vers 20: Aber diejenigen, die ihren Herrn fürchten, für sie wird es Obergemächer geben, über denen andere Obergemächer gebaut sind, unterhalb derer Flüsse strömen. Das ist Allahs Versprechen. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Und Surah 55, Vers 72. Huris, die in den Zelten zurückgezogen leben. Jibril kam zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und sagte: Sag Salam von Allah zu mir, von Allah und mir zu deiner Frau, und dass sie in Jannah ein Palast aus Perle haben wird. Und innen hol, ja, ne? Khadija radiallahu anha. Subhanallah, was für eine Ehre. Jibril alaihissalam ist extra runtergekommen und hat zu Rasulullah gesagt: Sag zu deiner Frau Salam von mir und von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie ein Palast im Paradies haben wird, aus einer Perle, und diese Perle ist innen hol, ja, ne? Ein Hohlraum. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in der Tirmidhi: Es gibt Räume in Jannah, wo du das Innere von außen sehen kannst. Und umgekehrt, ja, wo du das Äußere von innen sehen kannst. Ein Beduine fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam: Wem werden diese Paläste gehören? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Diejenigen, die gute Wörter sprechen, die Armen speisen, fasten, nachts beten, während andere schlafen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte in Bukhari: Ein Pavillon in Jannah ist wie eine hohle Perle, welche 30 Meilen hoch ist. Und bei jeder Ecke hat der Gläubige eine Familie, die nicht von anderen gesehen werden kann. Wie können wir unseren Besitz in Jannah vermehren, sozusagen? Erstens, durch eine Masjid. Es gibt eine Hadith: Wer eine Masjid in Dunya baut, Allah wird ihm ein Haus im Paradies bauen. Und zweitens, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Für 12 Raka'at, also die Rawatib-Gebete, die Ratiba, also die zwei Vorfajr, zwei Vorduhr, zwei Nachduhr, zwei nach Maghrib und zwei nach Isha, für diese 12 Raka'at, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir ein Haus in Jannah bauen. Oder ein Palast war das, glaube ich, sogar, Allah alam. Über die Paradiesfrauen. Allah sagt in Surah 78, Vers 33: Und prächtige, gleichaltrige, weibliche Wesen. Und Surah 56, Vers 35 bis 37: Wir haben sie derart entstehen lassen und sie zu Jungfrauen gemacht, liebevoll und gleichaltrig. Und Surah 55, Vers 70: Darin sind gute, schöne, weibliche Wesen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Bukhari: Wenn eine der Frauen des Paradieses sich den Leuten der Welt zeigen würde, würde die Distanz der Himmel und der Erde mit Licht gefüllt werden. Und wir haben im letzten Vortrag schon darüber geredet, dass die Himmel sehr groß sind. Das ist nicht nur der Himmel, wenn du hochschaust und dann siehst du die Sterne, das ist nur der erste Himmel, das sind nicht alle Himmel. Und ihr Duft wird die ganze Distanz bedecken. Und ihr Kopftuch ist besser als die Welt und alles, was auf ihr ist. Und Sura 55, Vers 58. Als wären sie Rubine und Korallen. Also die Frauen im Paradies, wie Edelsteine sozusagen. Und Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt über die Hul'ain, dass man den Mark durch ihr Fleisch sehen kann. Also Knochenmark sieht man durch ihr Fleisch. Also für den einen oder anderen von uns könnte das sich eklig anhören. Aber wenn man das sehen würde, wäre das was anderes. Weil Rasulullah war ja im Paradies, schon in Dunya-Zeiten, war er ins Paradies eingetreten und er beschrieb das so. Und wir haben ein Verständnis davon, ein bemangeltes oder ein mangelhaftes Verständnis davon, deswegen können wir diese Sache nicht so erfassen. Taib. In deinem Schloss, Allah sagt in Surah 88, Vers 13, darin gibt es erhöhte Liegen. Und Surah 88, Vers 14 bis 16. Und hingestellte Trinkschalen und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche. Und Surah 52, Vers 20. Indem ihr euch auf voreinander gereihten Liegen lehnt und wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen großen Augen. Ibn Kathir, rahimullah, sagt, die Leute des Paradieses werden von Jungen bewirtet, welche sich nicht ändern oder altern. Wenn du siehst, wie viele sie sind und wie gewilligt sie sind, dich zu bewirten und wie strahlend und schön ihre Gesichter sind und wie sie die ganze Zeit lächeln und du schaust dir die Farbe ihrer Kleider an und Juwelen an, dann kommen sie dir vor wie verstreute Perlen. Weil Allah sagt in Surah 76, Vers 19 bis 20, und unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher. Wenn du sie siehst, hältst du sie für ausgestreute Perlen. Und wenn du dorthin siehst, wirst du Wonne und ein großes Reich sehen. Taib. Jetzt haben wir darüber geredet, wie der Palast, dein Palast in Jannah ist. Aufgereihte Liegen mit Teppichen und du hast auch Leute, die dich bewirten. Du musst ja nicht selber kochen oder dein Geschirr spülen oder was anderes oder aufräumen und so weiter und so weiter. In Jannah, das ist so ein Ort, wo du dich ausruhst. In Dunya arbeitest du für die Jannah. Deswegen soll man in Dunya wenig schlafen. Taib. Aus was ist der Boden in Al-Jannah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist in Bukhari, es ist wie weiß scheinender Moschus. Also der Boden. Der Boden ist ja eine wie weiß scheinender Moschus. Er ist ja aus Parfüm. In Jannah riecht alles schön. Das riecht alles schön. Nicht wie hier in Dunya, wo du das meiste hier in Darul Harb oder Darul Kufr den Gestank von Alkohol wahrnimmst oder anderen Gestänke. In Jannah ist das nicht so. Taib, was ist mit den Flüssen? Und jetzt, also jetzt waren wir, jetzt sind wir gerade in unserer Tour in Jannah. Wir sind nach Hause gelaufen, im Palast, haben uns den Palast angeschaut, haben unsere Ehefrau gesehen und jetzt laufen wir rum und dann hören wir plötzlich Wassergeräusch. Also wir hören Wasser rauschen und dann fragst du deinen Begleiter, weil wie wir erwähnt haben, man hat so Begleiter, von wo kommt das? Und danach wird er dich mitnehmen und dann geht man diesem Geräusch nach. Und dann sieht man, oder dann siehst du, dass es das Geräusch, das kommt unter deinem Palast. Also der Fluss ist unter deinem Palast. Und dann wird dir gesagt, dies ist dein Fluss. Und du gehst runter und dann fängst du an, das Wasser zu trinken. Und du trinkst und trinkst und trinkst die ganze Zeit. Warum? Weil es so gut schmeckt. Und in Jannah isst oder trinkt man nicht aus Hunger oder Durst, sondern aus Vergnügen. Und danach, man verdaut nicht, oder was heißt verdaut nicht, man das Essen oder Trinken kommt nicht raus, wie bei hier in Dunya durch Stuhlgang oder so. Man rübst dann und danach ist dieses Rübsen wie ein, wie Duft, es kommt raus wie Duft von Moschus, ja, ein Parfümgeruch, dieses Rübsen. Und wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte. Und dann kommt dein Begleiter zu dir und er fragt dich, was machst du hier? Und dann sagst du, ich genieße das Wasser. Yani, du trinkst da, sagen wir, für 40 Jahre oder für 100 Jahre nur Wasser, weil mit jedem Schluck, den du trinkst, wird es immer köstlicher. Das Wasser wird immer köstlicher mit jedem Schluck. Und dann kommt dein Begleiter zu dir, dann fragt er dich nach 100 Jahren, was machst du da? Dann sagst du, ich trinke hier das Wasser. Und dann sagt er zu dir, komm, es gibt noch einen besseren Fluss, du hast noch was anderes. Und dann gehst du mit deinem Begleiter und er bringt dich zu einem Fluss aus Milch. Und dieser ist nicht vergleichbar mit der Milch hier in der Dunya. Und dann setzt du dich hin und dann trinkst du Milch und dann trinkst du und trinkst du und dann vielleicht auch für 1000 Jahre, vielleicht 10.000 Jahre, vielleicht sogar eine Million Jahre. Ja, du hast in Jannah, du hast nicht diese, ich habe da Termin, das muss ich machen. Nein, du hast deine Freiheit. In Jannah hast du deine Freiheit und du hast keine Zeitdruck. Und danach, er sagt zu dir, komm, du hast doch noch einen Fluss. Sogar noch einen Fluss, komm, geh mir. Dann gehst du zum dritten. Und dann gehst du zum dritten und dann ist da ein Fluss aus Honig. Ein Fluss aus Honig. Und dieser Honig ist unvergleichbar, Jane. Dieser Geschmack vom Honig ist unvergleichbar. Und danach kostest du von diesem Honig wieder. Und dann sagt dein Begleiter, komm, du hast noch einen Fluss. Du hast vier Flüsse, Jane. Vier Flüsse. Und dann nimmt er dich mit, da gehst du zu einem Fluss und das ist ein Fluss aus Wein. In Sura 47, Vers 15. Das Gleichnis des Paradiesgartens, der den Gottesfürchtigen versprochen ist. Darin sind Bäche mit Wasser, das nicht schal wird, und Bäche mit Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche mit Wein, der köstlich ist, für diejenigen, die davon trinken, und Bäche mit geklärtem Honig. Und das Wein dort in Jannah, das hat seine Eigenschaften, es berauscht dich nicht. Du kriegst keine Kopfschmerzen davon. Ja, alles Negative hier in Dunya dort, ist im Jannah dort bei Wein nicht vorhanden. Es ist ja ein köstlicher Wein, der dich nicht berauscht und der vollkommen halal ist. Nicht so wie hier, Rasulullah sagt, Kullu muskirin haramun. Alles Berauschende ist verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 5, Vers 90, Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal rijs min amal ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Und ihr glaubt, dass Berauschende, Glücksspiel, Opfersteine und so weiter, sind nichts außer Rijs. Und Rijs ist ein anderes Wort für Najis, eine Unrein, ein Gräuel von Shaitan. So meidet es, auf das es euch gut ergehen werde. Taib. Und als nächstes, jetzt sind wir in unserer Tour durch Jannah, sind wir an den Flüssen vorbeigekommen. Und als nächstes gehen wir zu den Bächen, zu den Quellen. Beziehungsweise dein Begleiter fragt dich, willst du zu den Quellen? Und du sagst ja. Er sagt, ich kenne noch was Besseres. Wie wäre es, den Fluss von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu besuchen? Al-Kawthar. Und nach dem Bitten um Erlaubnis wird dir dieser gewährt, Jane. Also nachdem man Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebeten hat, dass man von seinem Fluss trinkt, er wird sie dir gewähren, weil die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam darf dies. Und dies ist der beste Fluss in Jannah und es entspringt unter dem Throne Allahs. Also der beste Fluss in Al-Jannah ist der Kawthar. Und dieser Fluss entspringt unter dem Thron Allahs. Und Taib. Jetzt reden wir inshallah über die Quellen. In Surah 76, Vers 5 bis 6. Gewiss, die Frommen trinken aus einem Becher, dessen Beimischung Kampfer ist, aus einer Quelle, aus der Allahs Diener trinken, die sie sprudelt hervorströmen lassen. Und du gehst zum Beispiel, also du gehst zu einer Quelle, wie wir hier in der Aya erwähnt haben, du gehst zu dieser Quelle und es sprudelt und so weiter und du trinkst daraus und du siehst dort noch andere Paradiesbewohner und dann hast du einen Dialog mit ihnen und dann unterhältst du dich mit ihnen, weil in Paradies gibt es ja auch Gesellschaft, du bist ja nicht alleine da und du unterhältst dich mit ihnen und dann gehst du weiter. in Surah 83, Vers 22 bis 28. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf überdeckten Liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben, dessen Siegel Moschus ist. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen und dessen Beimischung Tesnim ist aus einer Quelle, aus der die Allah nahestehenden trinken. Und Surah 76, Vers 17 bis 18. Und zu trinken gegeben wird ihnen darin ein Becher, dessen Beimischung Ingwer ist, aus einer Quelle darin, die Salsabil genannt wird. In Jannah gibt es keine Sonne, es gibt keinen Mond, es gibt keine Dunkelheit, es gibt keinen Sommer, keinen Winter, kein Frühling, kein Herbst. Es ist immer hell in Jannah und man schläft dort nicht. Ja, das Vergnügen ist so groß, dass man dort nicht schläft. Ja, ne? Und du merkst nur, dass es Nacht oder Tageszeit ist, durch einen Strahl, welcher unter Allahs Thron hervorkommt. Al-Qurtubi rahimullah sagte, es gibt keine Nacht oder Tag in Jannah, aber ständiges Licht. Ibn Taymiyyah rahimullah sagte, es gibt keine Sonne, Mond, Tag, Nacht, aber du kannst den Morgen vom Nachmittag und Abend unterscheiden durch den Strahl, der unter Allahs Thron kommt. Taib. In Surah 19, Vers 62. Sie hören darin keine unbedachte Rede, sondern nur Frieden, und sie haben darin ihre Versorgung morgens und abends. Taib. Also wir waren jetzt bei unserem Palast, haben uns die Teppiche angeschaut, dann haben wir uns die erhöhten Liegen angeschaut, danach waren wir bei unseren vier Flüssen, danach haben wir aus unseren Quellen getrunken und jetzt gehen wir mit unseren Begleitern weiter und du siehst einen riesigen Baum. Dann fragst du deinen Begleiter, was ist dieser große Baum? Er sagt, das ist der Baum, den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beschrieb in Bukhari. Rasulullah sagte, es gibt einen Baum im Paradies, der so groß ist, dass ein Reiter für 100 Jahre im Schatten reiten würde. Also so riesige Baum, Jane. Und es gibt Bäume in Jannah, die haben Äste aus Gold. Also die Bäume sind mit Ästen aus Gold, Silber, Früchten und Klamotten. Ja, sogar Klamotten hängen dort. Und Früchte und Gold und Silber sind das Material der Äste. Taib. Ein Baum ist Sidratul Muntaha. Ein Baum wird Sidratul Muntaha genannt. Rasulullah sagt über ihn, dass die Äste wie Elefantenohren sind und die Früchte wie Gefäße. Einer fragte den Gesandten Allah, ob die Kleider von Jannah fertig erschaffen sind oder ob sie gewoben werden, verarbeitet werden. Die Sahaba lachten darüber und der Gesandte tadelte sie dafür. Ja, daraus lernt man, dass wenn einer eine ernste Frage stellt, also er meint die ernst und so weiter, dass man sich nicht über ihn lustig machen soll. Taib. Und Rasulullah sagte ihm, die Klamotten sind von den Bäumen. Taib. Und jetzt sag mal, du läufst zum Beispiel mit deiner Ehefrau und die Leute von Jannah haben mindestens zwei Ehefrauen. Jeder Mann hat mindestens zwei Ehefrauen. Taib. Und du läufst mit deiner Frau im Garten und da ist ein Orangenbaum. Und dein Begleiter fragt dich, ob du davon haben willst. Und du sagst, nein, ich hatte schon vor ein paar Tagen. Also du sagst, nein, ich will nicht Orange. Und danach, dein Begleiter beharrt darauf. Er sagt, komm, nimm. Und schließlich isst du davon. Und du merkst, es schmeckt anders. Und mit jedem Orange, die du isst, schmeckt es besser. Allah sagt in Surah 2, Vers 25, jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden. Ja, die Bewohner aus Jannah sind sozusagen so pingelig, dass sie ein Essen, das sie einmal gegessen haben, wollen sie nicht ein zweites Mal essen. Ja, und wenn sie das ein zweites Mal essen, dann merken sie, das schmeckt besser. Und Rasulullah sagt in Tirmidhi, die Bäume im Paradies, die Äste und der Stamm sind aus Gold. Und wenn du Bäume im Jannah haben willst, was sagst du dann? Oder was muss man machen? die Adhkar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar und so weiter. Und wenn du einen Schatz in Jannah haben willst, dann sagst du, La hawla wa la quwwata illa billah. Taib. Ja, manche Bäume haben Früchte, manche haben auch Klamotten. Zum Beispiel, du liegst auf deiner Liege und du siehst dann einen Baum und diese Klamotten, die da hängen, gefallen dir. Und in Jannah, du trägst keine Klamotten, um dich vor Kälte zu schützen oder vor Wärme zu schützen oder um deine Aura zu bedecken. In Jannah, du ziehst es an als Genuss, genauso wie das Essen. Du isst nicht wegen Hunger oder anderem, sondern wegen Vergnügung, Genuss. Und du liegst auf deiner Liege und du siehst ein schönes Kleidungsstück und danach streckst du deine Hand zum Beispiel aus und der Ast kommt dann zu dir und er bringt dir diese Klamotten. Oder du läufst in Jannah und du siehst einen Vogel am Himmel fliegen oder so und danach du hast Lust, ihn zu essen und dann fällt der gebraten runter zu dir, ohne dass du ihn kochen musst. Taib, jetzt reden wir über die Tiere und Vögel von Jannah. Am Kauthar gibt es Vögel, die davon trinken und Hälse wie Kamelhälse haben. Ja, so riesig. Umar sagte dazu, dass sie sich amüsieren damit. Rasulullah sagte zu ihm, O Umar, diejenigen, die diese Vögel essen, haben mehr Freude daran. Also die Vögel, die an diesem Kauthar trinken, also Umar sagte, die haben Freude daran, ja, daran, dass sie trinken. Und die haben Hälse wie Kamele. Das heißt wahrscheinlich, dass diese Vögel riesig sind. Und Rasulullah sagte, derjenige, der diese Vögel isst, hat noch mehr Freude. Und Surah 56, Vers 21. Und Fleisch von Geflügel, von dem, was sie begehren. Also, wenn du für die niedrigste Stufe 10-mal die Dunya kriegst, wie lange brauchst du dann für eine Tour durch Jannah? Jahrhunderte vielleicht, um nur die Segnungen Allahs zu sehen. Also 10-mal die Erde. Also wir sind ja gerade bei unserer Tour durch Jannah. Und wie lange brauchen wir für unsere Tour durch Jannah, dass man sie einmal gemacht hat? Man braucht hunderte Jahre, weil dein Paradiesgarten so riesig ist, brauchst du hunderte Jahre, um nur eine Tour durch Jannah zu machen. Und jetzt nach hunderte von Jahren kommen wir zurück nach Hause und dann genießt du ein Glas Wein. In Surah 37, Vers 45 bis 47. Wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes und dadurch werden sie nicht benommen. Und Surah 83, Vers 25 bis 28. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben, dessen Siegel Moschus ist und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen und dessen Beimischung Tesnim ist. Ibn Kathir rahimullah sagt, es wird ihnen weder Kopfschmerzen bereiten, noch der Verstand, noch den Verstand beeinträchtigen. Ja, dieser Wein. Und Ibn Abbas radiallahu anhuma sagt, es gibt vier negative Aspekte von Wein, also Wein von Dunya. Berauschenden. Also allgemein, es gibt vier negative Aspekte von Berauschenden. Erstens, Suhr. Yani Trunkenheit, dass es betrunken macht. Zweitens Sudar, yani Kopfschmerzen. Drittens vermehrter Uringang und viertens Erbrechen. Und diese vier Punkte gibt es alle in Jannah, bei dem Wein dort nicht. Taib. Warum essen die Paradiesbewohner? Das habe ich schon mehrmals erwähnt. Al-Qurtubi rahimullah sagt, die Leute von Jannah essen nicht aus Hunger und trinken nicht, um ihren Durst zu stillen. Und tragen nicht Parfüm, um Gestank zu entfernen. Schaue dir die Verse Allahs an. Surah 20, Vers 118 bis 119. Gewiss, es ist dir, Jana Adam, gewährt, dass du darin weder hungerst noch nackt bist und dass du darin weder dürstest, noch Sonnenhitze erleidest. Und dann sagt Qurtubi rahimullah, alles, was die Leute in der Dunya mochten, bekommen sie so etwas Ähnliches in Jannah. Aber Allah versteckt vor ihnen Dinge, von dem sie nicht einmal etwas wissen. Taib. Jetzt zu der Frage, was wird aus einer Muslima, also eine weibliche, also oder eine Schwester, Janne, eine Schwester im Islam, die geschieden war und neu heiratete oder verwitwet. Mit wem wird sie in Jannah verheiratet sein? Taib. Allgemein ein Ehepaar, ein muslimisches Ehepaar, geht gemeinsam nach Jannah, selbst wenn die Stufen verschieden sind. Und Allah alam, yani, der Schlechtere wird zu dem aufsteigen und nicht umgekehrt. Also sagen wir mal, der Mann ist besser wie die Frau, damit die Frau in Jannah zu ihm hochsteigen, zu seiner Stufe. Und der Mann wird nicht zu ihr runter in ihre Stufe oder umgekehrt. Yani. Und manche nehmen dann als Beweis Surah 13, Vers 23, die Gärten Edens, in die sie eingehen werden, sie und diejenigen, die rechtschaffen waren, von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften, und die Engel treten zu ihnen durch alle Tore. Surah 36, Vers 56, sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Surah 43, Vers 70, geht in den Paradiesgarten ein, euch und eure Gattinnen wird Freude bereitet. Ja, das nehmen wir als Beweis und sagen, dass Ehepartner zusammen in Jannah sein werden, unabhängig von der jeweiligen Stufe. Taib. Was ist mit einer Witwe oder Witwer? Ja, eine Witwe ist ein Mann, dessen Frau verstorben ist, und Witwe eine Frau, dessen Ehemann verstorben ist. Taib. Er wird mit ihr und seiner zweiten Frau zusammen sein. Aber wenn der Ehemann stirbt und sie danach nochmal heiratet, dann gibt es eine Überlieferung, dass Muawiya die Frau von Abu Darda heiraten wollte, also nach seinem Tod. Umm Darda lehnte ab und sagte, ich hörte Abu Darda sagen, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, also Abu Darda sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, die Frau wird ihren letzten Mann von Dunya heiraten. Dieser Hadith ist da'if, aber es wird gestärkt durch zwei andere Hadith. Der erste ist, Asma bin Abu Bakr war mit Az-Zubair ibn al-Awwam verheiratet. Sie ging zu ihrem Vater, um sich über ihren Mann zu beschweren, und sagte, mein Mann ist sehr hart im Umgang mit mir. Abu Bakr radiallahu anhu antwortete, O meine Tochter, sei bitte geduldig, weil wenn eine Frau einen rechtschaffenen Mann hat, und er verstirbt und sie heiratet nach ihm niemanden, wird Allah sie in Jannah vereinen. Taib. Warum sagt Abu Bakr das, radiallahu anhu? Weil Az-Zubair ibn al-Awwam war einer der 10, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Einer der 10, yani jemand, ein sehr großer Sahabi. Und weil er das Beste für seine Tochter wollte, hat er gesagt, bleibt verheiratet. Yani. Taib. Und der zweite Beweis, als Hudhaifa im Sterben lag, sagte er zu seiner Frau, wenn du meine Frau in Akhira, also Jannah, sein willst, dann heirate niemanden nach mir, denn ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, dass du mit deinem letzten Ehemann zusammen sein wirst. Taib, aber in dieser Messe, in dieser Angelegenheit gibt es auch Meinungsverschiedenheit. Manche sagen auch, man wird verheiratet sein mit dem Ehemann, der den besten Adab hatte, der den besten Charakter hatte. Yani Allah weiß am besten. Taib. Es kann auch sein, dass Schwestern fragen, was ist mit dem Hur, also den Frauen des Paradies, die Paradiesfrauen, die sagen zum Beispiel, Männer haben so viele und Frauen, zum Beispiel werden die dann eifersüchtig sozusagen, weil Männer viel, zum Beispiel die Shuhada haben ja 72 Hur al-Ain. Und dann kann eine Schwester so fragen, warum haben Männer so viele? Wegen der Eifersucht. Aber man muss sich erstmal dazu zwei Punkte betrachten. Der erste Punkt ist, Allah sagt in Surah 15, Vers 47, und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist. Das heißt, in Jannah gibt es keine negativen Gefühle. Da gibt es nicht so etwas wie Neid oder Eifersucht oder Hass, Groll und so weiter. Sowas gibt es da erstmal gar nicht. Taib. Und zweitens, Allah weiß, was seine Schöpfung will, ja, eine Männer und Frauen. Und er weiß, dass Männer viele Frauen wollen Und jeder in Gender wird mindestens zwei Ehefrauen haben. Und psychologisch, yani, von der Veranlagung der Frau, will sie nicht mehr als mit einem Mann verheiratet sein. Also die Fitra der Frau ist, dass sie eigentlich nur einen Mann haben will. Und die Fitra des Mannes ist, dass er viele Frauen haben will. Allah SWT kennt ja seine Schöpfung am besten. Taib, wir beenden hier inshallah. Und الله وسلمت والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين